Mein liebster Gott, ach, lass dich doch erbarmen. Ach, hilf doch, hilf mir Armen. Ich wohne hier bei lauter Löwen und bei Drachen, und diese wollen mir durch Wut und Grimmigkeit in kurzer Zeit den Garaus will ich machen.